Kundgabe 6609. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.07.1956. Dringende Einladung zum Abendmahl. Tretet nur immer an meinen Tisch und holet euch die Nahrung, die eure Seele benötigt. Immer wieder müsset ihr sie zu euch nehmen. Ständig muss sie sich laben können am Quell meiner Liebe. Und darum müsset ihr auch ständig mich zu euch sprechen lassen. Und ihr dürfet niemals glauben, genug des Vorrates empfangen zu haben. Denn ich rede unentwegt zu euch, weil ich es weiß, dass ihr immer Kraft und Stärkung benötigt. Weil ich euch immer wieder ansprechen muss, auf dass eure Seelen kräftig werden und ausreifen können. Der Born des Lebens wird niemals versiegen. Mein Tisch wird immer für euch gedeckt sein. Ihr aber müsstet selbst kommen zu mir. Und ihr dürfet niemals glauben, dass eure Seele das Brot des Himmels entbehren könnte. Will sie selbst sich nicht schädigen. Denn was ich ihr darbiete, ist meine Liebekraft, ohne welche sie nicht selig werden kann. Die Seligkeit aber besteht darin, ständig meine Liebeanstrahlung zu empfinden und dennoch immer wieder Verlangen danach zu haben. Also werdet ihr niemals übersättigt sein, sondern gleichfort Nahrung gebrauchen, die euch erquickt und stärkt, die euch stets mehr die Bindung mit mir spüren lässet. Ihr werdet also ständig mit mir das Abendmahl halten dürfen und auch halten müssen, soll eure Seligkeit nicht beeinträchtigt werden. Aber mein Gabentisch ist unermesslich reich gedeckt, und alles will ich mit euch teilen. Meine Gäste will ich mit dem Besten bewirten, weil sie mir überaus lieb und teuer sind. Und ein guter Gastgeber freut sich, wenn seine Gaben begehrt und dankend angenommen werden. Und so auch will ich, dass ihr immer wieder an meinen Tisch tretet, um mit mir das Abendmahl zu halten, um die Speise in Empfang zu nehmen, die ich für euch breche und segne, die ich euch darbiete, weil ich es weiß, dass ihr sie benötigt und nicht genug davon empfangen könnet. Die Liebe bereitet euch die Speise, und die Liebe teilet sie euch aus. Die Liebe locket und rufet euch, sie sendet Boten aus, die euch einladen sollen, und niemals wird die Liebe selbst die Tür schließen, sondern alle Pforten geöffnet halten, die zum Quell des Lebens führen. Meine Boten werden euch geleiten dahin, wo meine Gaben ausgeteilt werden, auf dass eure Seele gute Gabe empfange. Darum solltet ihr euch immer wieder einfinden an meinen Tisch. Immer wieder solltet ihr eure Herzen öffnen meiner Ansprache. Ihr solltet eine ständige Bindung mit mir pflegen und mich nimmer von euch lassen. Ihr solltet immer meine Gegenwart begehren, die sich aber auch beweiset durch meine Ansprache, durch den Zufluss meines Gnadenstromes, durch die Darbietung meines Wortes, des Himmelsbrotes und lebendigen Wassers, das eure Seele kräftigt und reifen lässet. Warum ich euch dies sage, warum ich euch so dringend ermahne, mein Wort in Empfang zu nehmen? Weil Zeiten kommen werden, wo euch dieser Gang an meinen Tisch schwer gemacht werden wird, und weil ihr für diese Zeit vorbereitet sein müsset, dass eure Seelen kräftig geworden sind und dass ihr dann ein solches Verlangen nach meiner Speisung empfindet in euch, dass ihr auch jene Schwierigkeiten überwinden werdet, um nur das Abendmahl halten zu können. Aber dazu braucht eure Seele schon viel Kraft, die sie zuvor schon soll gesammelt haben. Ich versorge euch wahrlich reichlich, aber nicht reichlich genug könntet ihr euch speisen und tränken lassen von mir. Glaubet diesen meinen Worten, dass ihr sehr viel Kraft benötigen werdet und diese Kraft nur durch rechte Speise und rechten Trank entgegennehmen könnet. Darum aber fordert euch meine Liebe immer wieder auf, euch um den Quell zu lagern, den ich euch erschlossen habe. Und diese Gnade sollet ihr nützen, solange sie euch leicht erreichbar ist. Und ihr werdet dann auch Widerstände überwinden können, um zum Tisch des Herrn zu kommen. Und solche Widerstände habet ihr zu erwarten, denn es naht das Ende, wo mein Gegner alles versuchen wird, euch von mir abzudrängen. Darum sollet ihr dann stark sein, und meine Gaben sollen euch so kostbar dünken, dass ihr nur sie begehret, dass es euch verlangt nach dem Abendmahl mit mir, und dass ihr immer dorthin finden werdet, wo ich meinen Tisch für euch gedeckt habe. Amen.